hatte mich mal mit mir selber auf die Formulierung Kunst- und Kulturschaffender mit Schwerpunkt Humor geeinigt. Das inkludiert diese ganzen unterschiedlichen Dinge, die Sie eben genannt haben. Eigentlich bin ich Musiker und jetzt in erster Linie Schriftsteller, auch Autor, wie man auch will. Und sozusagen im Nebenberuf dann noch Schauspieler. Autor sind Sie seit 2004 und Ihren Anfängen darf man durchaus viel Humor bescheinigen. Fleisch ist mein Gemüse hieß Ihr Debüt. Darin tourt ein ambitionierter Musiker mit einer eher drittklassigen Tanzkapelle durch die norddeutsche Provinz. Das Buch, habe ich mir sagen lassen, hat sich fast 500.000 Mal verkauft. Was hat sich denn danach für Sie verändert? Naja, ich hatte ja nun 20 Jahre mehr oder weniger erfolglosen Schaffens hinter mir und es war der erste messbare Verkaufserfolg und dann hat sich so mein Leben neu geordnet. Auch es war auch das erste Mal, dass ich dann in nennenswertem Umfang Geld verdient habe. 8 Romane haben Sie insgesamt geschrieben. Den Wilhelm-Raabe-Preis des Deutschlandfunks bekommen Sie für Ihren Roman Der goldene Handschuh. Das ist jetzt ein Roman mit einer ganz anderen Tonlage, auch einem ganz anderen Sujet. Es geht um den Frauenmörder Fritz Honker. Den gab es wirklich. Zwischen 1970 und 1975 hat er 4 Frauen umgebracht, Körperteile in seiner Wohnung aufbewahrt. Der erste Roman, der ganz fiktiv ist, der also, nehmen wir stark an, keine autobiografischen Bestandteile hat. Was gab denn für Sie den Anstoß, diesen Roman zu schreiben? Zum einen, dass ich das Biografische, was meine vorherigen Bücher geprägt hat, auserzählt war, weitgehend. Und das andere, der sportliche Grund einer Veränderung. Also in dem Fall ist ja kein fiktionaler Roman, sondern eher es ist ein Tatsachenroman, würde ich mal sagen. Und das war auch jetzt, glaube ich, irgendwie für die Leser langsam langweilig, immer nur Geschichten aus irgendeinem Lebensabschnitt von Heinz Strunk zu lesen. Und außerdem bedarf es für ein solches Buch eines anderen sprachlichen Instrumentariums. Ich habe mich da ja schrittweise rangearbeitet. Also schon meine vorherigen Bücher waren ja literarischer vielleicht als der Erstling, den man ja, ich würde mal denken, so in den Bereich Pop-Literatur eingeordnet hat. Wofür steht der Titel, Der goldene Handschuh? Das ist die gleichnamige 24-Stunden-Kneipe auf der Reeperbahn, in der Fritz Honker seine sämtlichen Opfer kennengelernt hat. Sie werten in diesem Roman nicht, Sie geben keine Erklärung, keinen Trost, Sie steigen auch nicht nennenswert in die Psyche dieses Mörders Fritz Honker ein. Was haben Sie von Fritz Honker verstanden? Es geht darum, wie es dazu kommen konnte, dass dieses, wie Peggy Panos gesagt hat, dieses ärmste Würstchen auf Erden, der auch noch das Pech haben konnte, zum Mörder zu werden. So lautet die Formulierung und die finde ich sehr passend. Also ich würde mal denken, dass es einen größeren Pechvogel als Honker nicht gegeben hat, ein wirklich geknechtetes Menschlein, der eben aufgrund unglücklichster Umstände zum Mörder wurde. Sie haben mal gesagt, dass Charles Bukowski einer Ihrer Vorbilder ist. War Ihnen vor diesem Preis auch der Braunschweiger Autor Wilhelm Karl Raabe schon mal begegnet? Nee, tatsächlich nicht. Ich werde jetzt irgendwie schon aus Gründen dass ich da auch meine kleine Rede da bestücke, werde ich mich mal damit beschäftigen. Aber der war mir tatsächlich also namentlich bekannt, aber nicht inhaltlich. Sie sind, Herr Strunk, 1962 in Norddeutschland geboren, Comedian, Entertainer, Autor, das alles war schon gesagt. Sie haben aber auch klassische Musik gelernt, Sie können Saxophon und Querflöte spielen. Ein gewisses Understatement oder eine gewisse Bescheidenheit habe ich bei Ihnen schon rausgehört. Was sagen Sie den Menschen, die Sie für über die Maßen begabt halten? Ja, was soll man da sagen? Ich bin als Musiker durchaus talentiert, aber zu einer Karriere hätte es nicht gereicht, hat es ja auch nicht gereicht. Und deswegen bin ich ja dann doch relativ spät, also mit 30 habe ich mich dann dazu entschlossen, die Musik an den Nagel zu hängen und dann zuerst, sag mal so, dem Humor zuzuwenden, wobei das irgendwie ganz klar, das betone ich auch immer gerne wieder, mit Comedy nichts zu tun hat, sondern sich eher orientiert an einer neuen Frankfurter Schule. Ich lese jetzt schon seit Beginn die Titanic, das ist sozusagen eine einsame Insel des Humors, irgendwie die nach wie vor sehr unterstütze und ich habe ja mittlerweile auch noch meine Kolumne und nachdem ich dann 10 Jahre Humorist war und das eben auch nur mit bescheidenem Erfolg, habe ich dann nochmal neu orientiert und bin zum Schreiben gekommen und glaube, dass ich da tatsächlich eine gewisse Originalität Rabe.